Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und willkommen zu einem kurzen Gespräch mit der neu gewählten Schatzmeisterin Stefanie Noether mit Bernd Pirat. Eine vom Landesparteitag einen kleinen Ausblick. Ich rede hier mit Stefanie Noether, die sich ganz kurz vorstellen wird. Sie ist gerade frisch gewählte Schatzmeisterin des LV Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo. Ich bin 34 Jahre alt, Steuerfachangestellte und Mutter von 3 Kindern. Bin jetzt relativ kurzfristig zur Landesschatzmeisterin angetreten und recht überwältigt von dem doch sehr eindeutigen Ergebnis und freue mich auf das, was kommt und bin mir sicher, dass wir das in ordentliche Strukturen jetzt bringen können. Ja, das freut uns zu hören. Das mal als kleines Kurzstatement. Ich denke mal, demnächst machen wir einen ausführlichen Podcast darüber. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.